İki şen. Guten Tag. Wo ist der Arzt hin? Ah, guten Tag, hallo. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Frau Kanne. Ich bin als Ärztin tätig hier. Ich würde gerne mit Ihnen Anamnesegespräch durchführen. Nach kurzem Ablauf würde ich nach Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ja, guten Abend, hallo. Ich habe leider Ihren Namen nicht ganz verstanden. Wie heißen Sie bitte? Mein Vorname Sultan, Nachname Kanaş. Kanesch. Ja. Ja, guten Tag. Mein Name ist Ulrike. Mein Nachnamen habe ich vergessen. Florian. Gloria, könnten Sie bitte langsam Ihren Nach- und Vorname langsam buchstabieren? Also Vorname ist Ulrike, UL, Richard Ida, Karl Emil Ulrike. Ja. Und Nachname ist Florian, Friedrich Ludwig, Otto Richard, Anton Nordpol, Florian. Okay. Frau Florian, wann sind Sie genau geboren? 1.10. 73. Wie groß sind Sie? 1,64 Meter. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Oh, viel zu viel, Frau Doktor. Also ich glaube, ich habe im Moment 84 Kilo. Das ist eine Schicke, oder? Was führt Sie zu Frau Florian? Also, Frau Doktor, ich habe seit 3, 4 Tagen so Schmerzen am Oberbauch, so in der Magengegend. Und manchmal ist es mehr auf der linken Seite unterhalb der Rippen. Und es wird immer schlimmer. Okay. Sind die Schmerzen plötzlich oder langsam aufgetreten? Die sind eher langsam aufgetreten. So in den ersten Tagen war das nur ganz leicht, aber jetzt ist es viel stärker geworden. Okay. Ist Ihnen dafür einen Auslöser aufgefallen? Kann ich nicht sagen. Also das hat plötzlich angefangen. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da was Besonderes war. Ja, sind die Schmerzen dauerhaft oder vorübergehend? Zuerst waren sie immer nur ganz gering, ganz kurz. Okay. Aber jetzt seit gestern ist es fast dauerhaft anhaltend. Wie würden Sie die Schmerzen beschreiben? Sind die Schmerzen eher stechende, ziehende, drückende, brennende? Also brennend zum Teil, aber es ist eher so drückende Schmerzen, ja, manchmal dumpf. Und das zieht manchmal so Richtung linken Brustkorb. Und ich habe das Gefühl, dass ich aufgebläht bin. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen sein stark die Schmerzen entspricht? Ja, sehr unterschiedlich. Also manchmal würde ich sagen, ist es so 2 bis 3. Aber jetzt seit gestern würde ich sagen, so 5 bis 6. Haben Sie gegen Schmerzen schon etwas Medikamente eingenommen? Nein, aber gestern war es schlimm, da habe ich einmal eine Paracetamol genommen. Dann ist es etwas besser geworden, aber heute habe ich noch keine Tabletten genommen, weil ich zu Ihnen kommen wollte. Okay. Strahlen die Schmerzen irgendwohin aus? Nein, wie gesagt, ist so in der Magengegend und es strahlt so nach links, unterhalb der Rippenbogen. Okay. Wo sind die Schmerzen genau? In der Mitte oder eher linke Bereich? Also sowohl als auch schwierig. Also mehr, manchmal ist es mehr in der Mitte und Ja. manchmal habe ich es auf der linken Seite. Okay. Gibt es etwas, das die Schmerzen lindert oder verstärkt? Also mir ist aufgefallen, wenn ich auf Toilette gehe, Entschuldigung, aber wenn ich Stuhlgang habe, dass es danach ein bisschen besser wird und leichter wird. Haben Sie Blähungen? Also ich habe das Gefühl, dass mein Bauch aufgebläht ist, ja. Okay. Seit wann haben Sie das bemerkt? Also seit 3-4 Tagen. Okay. Ist Ihnen übel? Ganz leicht, ja. Okay. Müssten Sie sich übergeben? Nein, also Erbrechen habe ich bisher noch nicht gehabt und Durchfall auch nicht. Okay. Wann haben Sie letztes Mal zum Stuhlgang? Also das war gestern Abend. Gestern Abend. Mhm. Haben Sie eine Farbveränderung im Stuhl bemerkt? Achso, nee, nein, ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Wobei, gestern muss ich sagen, da war ein bisschen Stuhlgang, da war ein bisschen schwarz. Papa, gut. Heute war das normal, aber gestern war das einmalig schwarz. Okay. Wann haben Sie letztes Mal gegessen? Heute Morgen habe ich ein leichtes Frühstück gehabt. Okay. Was haben Sie gegessen? Eine Scheibe Brot mit etwas Käse, mehr war nicht. So großen Appetit habe ich jetzt nicht. Seit wann haben Sie Appetitlosigkeit? Also auch seit 3-4 Tagen jetzt, ja. Wie fühlen Sie sich allgemein? Haben Sie Fieber, Schüttelfrost? Fieber habe ich nicht, aber ich fühle mich etwas schwach. Ich fühle mich kraftlos. Ich fühle mich etwas krank, ja. Haben Sie sonstige Beschwerden mit dem Atmen und Hals? Also bisher noch nicht, nein. Okay. Ja, haben Sie Probleme beim Wasserlassen? Spüren Sie brennende Schmerzen beim Wasserlassen? Wasserlasten klappt bisher eigentlich immer ganz gut, da habe ich jetzt keine Sorgen, nein. Okay. Haben Sie vor Kursam einen Unfall gehabt? Nein, also, da war jetzt nichts vorgefallen, nein. Okay. Ja, schlafen Sie gut? Also mit dem Schlafen habe ich bisher eigentlich keine Probleme gehabt, nein. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit ungewollte ab oder so genommen? Nein, also ja, ich hätte gerne ein bisschen abgenommen, aber das Gewicht ist eigentlich gleich geblieben. Wie ernähren Sie sich in der Regel fettreich essen oder gemüsereich essen? Oh, also ich würde mal sagen, ich ernähre mich normal. Ich esse auch Fleisch, aber jetzt nicht so oft. Ich achte schon darauf, dass es eine gesunde Ernährung ist. Ich habe viel Gemüse, ich koche immer selber. Ich trinke wenig und oft gar keinen Alkohol. Also ich denke, dass ich mich gesund ernähre, ja. Okay, das freut mich. Ja, Frau Florian, ist Ihre Regelblutung regelmäßig? Nee, also da bin ich schon seit Jahren in der Menopause. Okay. Seit wie vielen Jahren? Ich glaube 5 Jahre. 5 Jahre. Okay. Ja. Gehen Sie zur Kontrolle regelmäßig beim Frauenarzt? Nee, ich mag keine Ärzte, deswegen gehe ich sehr unregelmäßig. Also es ist schon lange her, dass ich beim Frauenarzt war. Okay. Haben Sie Beschwerden mit den genitalen Organen? Nein. Bisher habe ich keine Probleme gehabt. Nein. Ja, Frau Florian, ich möchte wissen über Gesundheit Zustand sind Sie vollständig geimpft? Also ich war letztes Jahr bei meinem Hausarzt, der hat sich das angeschaut und der meinte, die Impfungen sind komplett. Okay. Sind Sie allergisch gegen etwas, Medikamente oder Lebensmittel? Ja, ich habe eine Allergie. Gegen Penicillin bin ich allergisch. Mhm. Wie reagieren Sie darauf? Also ich bekomme immer so einen Ausschlag, Luftnot, Herzrasen. Okay. Und es gibt so ein Schmerzmedikament, wo ich auch etwas allergisch bin. Das war irgendwas mit Nova, noch irgendwas, Novalgin oder so ähnlich. Novalgin, okay. Wie reagieren Sie auf Novalgin? Da geht bei mir der Blutdruck sofort runter. Mhm. Können Sie alle Lebensmittel gut vertragen? Also mit dem Essen habe ich keine Probleme, da ist alles ganz okay. Mhm. haben Sie irgendwelche Vorerkrankungen wie Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck? Eigentlich nicht, war bisher immer ganz gut. Mein Hausarzt meinte, mein Cholesterin ist ein bisschen hoch, das muss man im Auge behalten, aber ansonsten, ich habe bisher auch keine Medikamente. Okay. Nehmen Sie sonstige Medikamente bei Bedarf? Nein, ab und zu mal Schmerzmedikamente, aber ansonsten nicht, nein. Mhm. Wurden Sie schon mal operiert? Ja, aber das ist vor vielen Jahren, hat man mein Meniskus am rechten Knie war gerissen, das hat man operiert, aber sonst habe ich keine Operation. Wann war das? Das sind so ungefähr 10 Jahre ist es schon her. Ja, ich möchte wissen, Frau Florian, über Ihre Lebensgewohnheiten. Sie haben schon gesagt, Sie trinken keinen Alkohol. Rauchen Sie? Ab und zu mal, aber sehr, sehr selten. Mhm. Wie viele Zigaretten rauchen Sie pro Woche? Ach, ich komme ja also. Am Tag rauche ich am Abend mal vielleicht eine Zigarette. Das heißt so 7 bis 10 Stück vielleicht in der Woche. Mhm. Und seit wann rauchen Sie? Ach, das ist schon länger. Seit 30 Jahren. Mhm. Nehmen Sie diese Frage nicht persönlich? Haben Sie Kontakt mit den Drogen? Mit Drogen? Nein, nein, damit habe ich nichts zu tun. Nein. Mhm. Ja, ich möchte wissen, Krankheiten Ihrer Eltern, leben Ihre Eltern noch? Also meine Mutter ist vor 2 Jahren schon verstorben. Das tut mir leid. Woran ist sie gestorben? Sie hatte leider einen Schlaganfall. Okay. Ihr Vater? Der lebt, der wohnt alleine jetzt. Der hat einen Bluthochdruck und Diabetes. Und ich glaube, er hat irgendwie noch Probleme mit der Prostata, aber das weiß ich nicht so genau. Mhm. Gutartige Probleme oder bösartige, wissen Sie? Ich glaube gutartig, sonst wüsste ich das. Der hat da jetzt nichts gesagt. Mhm. Nimmt Ihr Vater Insulin oder Medikamente gegen Ich glaube, der hat nur Medikamente gegen den Diabetes. Ja. Hm. Was machen Sie beruflich, Frau Florian? Ich bin Lehrerin. Lehrerin, gut. Meine Mutter ist auch Lehrerin. Ah, wo arbeiten Sie? Ich arbeite in der Grundschule. Grundschule. Sind Sie mit der Arbeit zufrieden? Ja, das macht mir sehr viel Freude, ja, mit Kindern zu arbeiten. Wie ist Ihr Familienstand? Ich bin ledig, ich bin alleine. Ich habe einen Partner gehabt, aber mit dem haben wir uns getrennt. Okay. Haben Sie schon mal geheiratet? Nein, war nicht nötig. Von Heirat halte ich nicht viel. Heutzutage muss man das nicht. Ich nehme an, leben Sie allein? Ich lebe allein, ja. Okay. Machen Sie regelmäßig sportliche Aktivitäten? Ja, ich versuche einmal die Woche zu joggen und mache ein bisschen Yoga. Okay. Frau Florian, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie noch was hinzufügen? Ja, ich mache mir Sorgen. Ist es jetzt was Schlimmes, Frau Doktor? Oder was meinen Sie, was ich jetzt habe? Es ist so früh, die Diagnose festzustellen, aber ich vermute, Sie haben Probleme mit dem Magen und ja, die Diagnose festzustellen, brauche ich ein paar Labor- und bildgebende Untersuchungen. Ja, das heißt, Sie wollen mir Blut abnehmen und was machen Sie dann noch? Ein paar bildgebende Verfahren durchführen, wie Ultraschall, Abdomen. Ein Ultraschall, okay. Ja. Ich habe noch ein paar Fragen. Haben Sie Probleme mit dem Magen? Haben Sie brennende Schmerzen oder? Jetzt seit ein paar Tagen habe ich ab und zu mal so ein leichtes Sodbrennen, aber davor habe ich nichts gehabt. Okay. Haben Sie irgendwelche Hautveränderung in der Körper bemerkt? Nein, nein. Okay. Ja, ich komme Ihnen gleich zurück. Können Sie bitte im Wartezimmer warten? Und werde ich ja, vielen Dank, aber lassen Sie mich bitte nicht lange warten. Die Schmerzen nehmen jetzt wieder zu. Nein, das dauert nicht so lange. Innerhalb einer Minute bin ich wieder da. Ah, okay. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Hatten Sie so etwas vielleicht schon einmal? Nein, noch nicht. Das ist das erste Mal. Treten die Beschwerden auch in Ruhe oder nur bei Belastung auf? Also jetzt seit 3-4 Tagen. Die sind jetzt immer da, also unabhängig von Belastung. Sind die Schmerzen abhängig davon, ob sie stehen, sitzen oder liegen? Ja, im Stehen, also im Sitzen wird es mehr. Wenn ich liege, wird es ein bisschen besser. Haben Sie Herzklopfen, Herzstolpern oder Herzrasen? Nein, nein, ist mir nicht aufgefallen, nein. Stress, ja, das habe ich genug, ja klar. Mein Job ist stressig, aber ich liebe den Job. Ansonsten privat auch ein bisschen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm. Haben Sie Geschwister? Ich habe eine Schwester, ja. Sind Sie gesund? Ja, sie ist gesund, sie ist sehr sportlich, lebt sehr gesund. Also, soweit ich weiß, hat sie keine Erkrankungen, nein. Okay, vielleicht zum Untersuchungsergebnis vom Bauch. Können wir Arztgespräch anfangen, Sultan? Ja, vielleicht eine Information noch für die Ärztin. Bei der Auskultation vom Bauch hat man einen sehr geblähten Bauch. Bei der Perkussion hört man eine Trommel oder eine sehr viel Luft im Bauch. Die kann man abklopfen. Und beim Drücken ist im Epigastrium und auf dem gesamten Bauch ubiquitär Schmerzen. Okay. Dann machen wir weiter. So, wo ist die Frau Doktor? Frau Doktor wollte doch in einer Minute kommen. Ja. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich würde gerne Ihnen eine neue Patientin, Frau Florian, vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Frau Kanne, für Sie haben wir doch immer Zeit. Ich bin mal gespannt, was Sie für einen Patienten mitgebracht haben. Ja. Ja, Frau Ulrike Florian ist 50 Jahre alt, 1,64 Meter groß, 84 Kilo schwer. Frau Florian stellte sich bei uns vor 4 Tagen langsam aufgetretener, zunehmender, brennender, drückender Schmerzen mit Ausstrahlung in den linken Rippenbereich vor. Frau Florian berichtet, dass die Schmerzen nach dem Stuhlgang vermindert und die Patientin klagt über Meteorismus und leichte Nausea. Die Fragen nach Emesis und Gewichtabnahme wurden verneint. Die vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf seit gestern bestehende Inappetenz. Und auf Nachfrage gibt sie an, letztes Schüttel war Melana, wie Melana. Und die gynäkologische Anamnese ist unauffällig. Seit 5 Jahren ist sie in Menopause. Ja, sie ist vollständig geimpft. Sie ist allergisch gegen Penicillin und darauf reagiert mit Anaphylaxie und Angioödeme. Ja, sie ist allergisch auf Novalgin und reagiert auf Hypotension. Und sie ist ein Raucher, aber sie rauche nicht so viel, eine Zigarette am Tag, seit 30 Jahren rauche sie. Und Drogenkonsum wurde verneint. Eine Vorerkrankung ist bei ihr eine unbehandelte Hyperlipidämie bekannt. Sie nimmt bei Bedarf Paracetamol ein. Vor 10 Jahren ist bei ihr eine Operation wegen rechten Menis Ruptur erfolgt. In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass ihre Mutter an Apoplex gestorben ist und ihr Vater an arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und benigne Prostata-Hyperplasie leide. Sie ist Lehrerin und arbeitet in einer Grundschule. An einer Grundschule? An einer Grundschule. Sie ist ledig. Sie hat keinen Partner zurzeit. Sie lebt alleine. Sie macht als sportliche Aktivitäten Yoga. Und meine Verdachtdiagnose lautet Subilius. Okay. Und als Differentialdiagnostisch kommen Ulcus ventriculi und akute Gastritis in Betracht. Wie kommen Sie auf Subilius? Sie haben doch gesagt, er hat Stuhlgang oder sie hat Stuhlgang und kann Wasser lassen. Ja, Sie haben gesagt, Aufblähungen und Ja, viel Luft, das stimmt. Aber ihm kann ich am Klopfen, Trommel. So eine Trommel hat sie, also da ist viel Luft im Bauch, okay. Okay, allein das, nur man muss halt schauen, okay. Ja, eigentlich, ich kann nicht richtige Diagnose in meinem Kopf beschreiben. Okay, aber welche, ja, welche Untersuchungen brauchen Sie oder wollen Sie noch machen? Ja, ich werde als die Patienten körperlich untersuchen. Ich taste ihren Bauch ab. Und ja, ich suche nach Abwehrspannung, Drucktoleranz. Welche operative Diagnostik schlagen Sie vor? Ultraschall. Okay, wenn Sie einen Ilius, wenn Sie einen Ilius sehen, sehen wollen? Ja, bei der Ilius würde ich eine Röntgenaufnahme, Abdomen, Übersicht. Sehr gut. Und was erwarten Sie dort in der Röntgenaufnahme, wenn es ein Ilius ist? Bei der Ilius erwarte ich eine Luft, Wasser, Luftwasserzeichen. Luftwasser, kann ich erklären auf Deutsch. Okay, stehende Luft nennt sie das, glaube ich, oder? Ja, beim Ilius. Also Luftsicher. Aber was du bist, wie ist sie? Okay. Ich aber, ich weiß es nicht. Okay. Und, ich erwarte dann Darm, Darm sehr groß und ja. Okay, Sie haben ein Röntgen, einen Abdomen. Was könnte man theoretisch noch machen? Ich würde ja, digitale Rektaluntersuchung durchführen. Ich meine eine apparative Diagnostik. Apparative Diagnostik würde ich auch Abdomensonographie durchführen. Und eventuell ein CT. Ja. Eine Computertomographie, falls es nicht ist. Mhm. Natürlich, wenn jemand einen schwarzen Stuhlgang hat, sollte man auch rektal untersuchen, ob immer noch was vom schwarzen Stuhl oder von Melena vorliegt. Okay. Gut, welche Differentialdiagnosen, an woran denken Sie noch? Bei ja. Oberbauchschmerzen? Oberbauchschmerzen, ja, als Differentialdiagnostisch kommt eine Ulcus ventriculi in Frage. Und die Schmerzen Charakter ja, Differentialdiagnose, woran ja. Muss man noch? Was ist am Oberbauch noch? Pankreas. Ja, natürlich. Also irgendein Prozess im Pankreas. Ja, akute Pankreatitis. Pankreastumor. Ja. Kann natürlich auch sein. Aber die Schmerzcharakter passt nicht zu akute Pankreatitis. Differentialdiagnostik müssen Sie daran denken. Okay. Jetzt hier nicht. Auf muss ich eine Myokardinfarkt aus genau, kardial muss man ja. Auch immer an Herz denken, das ist richtig. Mhm. Und natürlich, um einen Ulkus auszuschließen, das haben wir vergessen, an apparativer Diagnostik, eine Magenspiegelung natürlich. Ja. Gastroskopie. Eine Gastroskopie, genau. Ja, wunderbar. Ich glaube, das war sehr gut. Die Verdachtsdiagnose, hat die Kollegin schon gesagt, ein Subilius ist ihre Verdachtsdiagnose. Und als weitere Diagnostik denken wir an einen Ulcus ventriculi oder eine Gastritis, eine akute Gastritis, genau. Woran man auch immer denken muss, ist, ein akuter Blinddarm, eine akute Appendizitis kann oft auch ähnliche Beschwerden wie bei einer Gastritis auslösen, also Oberbauchschmerzen, Blähungen und so weiter. So sollte man dabei auch immer an eine Appendizitis denken. Die Symptome ist unklar, ich glaube. Das ist richtig, aber die Diagnose einer Appendizitis ist oft sehr schwierig und die Symptome sind auch oft sehr schwierig, das stimmt ja. Aber das haben Sie sehr gut gemacht, Frau Doktor. Ihre Sprache, das finde ich gut, ist sehr langsam überlegt Und die Aussprache ist gut. Sie reden verständlich und langsam. Sehr gut. Ich glaube, wenn Sie so in der Prüfung sind, dann werden Sie die Prüfung sehr gut bestehen, denke ich. Ich hoffe. Meine Verdachtsdiagnose ist richtig, oder? Ja, man muss halt nachschauen. Man macht ein Röntgen, man macht eine Diagnostik. Subilius ist ein Symptom, kann auch sein, aber ich glaube eher weniger, weil gut, die Patientin hat viel Luft, aber sie hat Stuhlgang regelmäßig. Es kommt Stuhl. Sie haben vergessen zu fragen, ob Luft weggeht, ob Winde abgehen, heißt es dann. Ne? Ob viel Luft abgehen. Okay. Ja, warum ruft mich da jemand? Im Moment geht es sehr schlecht. Ob Winde abgehen. Winde abgehen bedeutet, ob die Luft aus dem Darm rausgeht. Ne? Gehen Wind ab. Rein. Ja, genau. Ja, gehen die Winde ab. Der Patient sagt ja oder nein. Also Winde gehen ab, aber wenig. Mhm. Flatulenz, sehr gut. Genau, aber das verstehen manchmal die Patienten nicht. Wenn man sagt, haben sie Flatulenz, dann denken sie, ja, was ist jetzt los? Winde abgehen, das versteht oft jeder. Ja. Mhm.